Erster ein Lied von David für den Musiklehrer. Zweiter Gott hilft dir in der Not. Gott Jakobs beschützt dich. Dritter Gott schickt Hilfe aus Zion. Er gibt dir Kraft. Vierter Gott sieht deine Geschenke. Er nimmt deine Opfer an. Fünfter Gott gibt dir, was du willst. Er hilft dir. Sechster, wir freuen uns über Gottes Hilfe. Gott hört dich. Siebter, Gott hilft seinem König. Er rettet ihn mit Kraft. Achter, andere vertrauen auf Wagen. Wir vertrauen auf unseren Gott. Neunter, die anderen fallen um. Wir stehen fest und sicher. Zehnter, Gott hilft dem König. Höre uns, wenn wir rufen.